Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über die großartige, fantastische, geniale Max Payne-Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den ollen Maxi eingeladen. Hey Max, wie geht's dir? Ich stehe gerade unter Drogen. Das stimmt sogar, aber du bist ja auch krank. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hey. Was hat dich dazu gebracht, Max Payne zu spielen? Oder hast du überhaupt dass du es vor mir durchgespielt hast, weil ich Kaffee holen gegangen bin. Mich interessiert hat, wie man ein Spiel so schnell durchspielen kann. Ah, willst du die Geschichte erzählen oder so? Hau du rein. Du hast ja alles live erlebt. Ich nur bis zu dem Satz, ich gehe Kaffee holen. Es war so fantastisch. Damals, als ich den Markus kennengelernt habe, habe ich mich bei ihm, das war ein Wochenende war das, ne? Ja. Habe ich mich bei dir einquartiert. Und dann haben wir einfach random Spiele gezockt und unterhalten und so weiter und dies und das und jenes und welches. Und er hat gesagt, er hat Max Payne, das großartige Game aus dem Jahre 2001. Ist ein absolut genialer Shooter. Meines Erachtens ist ein Third-Person-Shooter. Und der wurde entwickelt von Remedy Entertainment. Und der war indiziert zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es gab keine deutsche Version auf dem Markt. Gibt's nicht. Gab's nie. Und dann habe ich gehört, dein Vater, glaube ich, hat gesagt, ja, wir haben Max Payne. Ich so, ihr habt Max Payne? Ja, Markus, darf ich an deinem Rechner spielen? Nur so, ja klar, kein Problem. Dann hat er Max Payne angemacht. Und dann habe ich da zum allerersten Mal Max Payne gespielt. Bis tief in die Nacht. Wo dann Markus gesagt hat, irgendwann, ja, du, ich bin ein bisschen müde, ich gehe mal Kaffee machen. Und ich dachte mir so, okay, gut, passt schon. Und ich habe Max Payne weitergespielt. Und ich habe Max Payne durchgespielt. Und dann irgendwann ist mir eingefallen, wo ist Markus? Wo ist er hin? Dann bin ich in die Küche gegangen. Kaffee wurde gemacht. Dann bin ich in sein Zimmer gegangen und da hat er gepennt. Ja, solche Dinge passieren. Ja, und ich habe mich dann halt auch hingelegt. Und das am nächsten Tag hast du mich dann gefragt, hey, und? Wie weit hast du es gespielt? Wieso, ich hab's durch. Ja, und das hat mich dann tatsächlich ein bisschen gewurmt. Und deswegen habe ich es dann auch gespielt. Das ist dann auch durchgespielt. Hast du von den drei erschienenen Teilen bisher, hast du alle drei gespielt oder nur Teil 1 und Teil 2? Ich habe nur Teil 1 und Teil 2. Nur Teil 1 und Teil 2, alles klar. Wie fandest du den ersten Teil? Wenn den ich ersten, meine? Ganz ehrlich, damals echt verstörend. Ja. Mit dieser permanenten Rache, Story, alles, es fühlt sich an, als wäre permanent unter Drogen gesetzt. Ein bisschen, was ja. Er teilweise ja auch wirklich ist, dann. Gab's nicht dieses eine Drogenlevel, wo du wirklich unter Drogen gesetzt wurdest? Da gab's mehrere solche bescheuerten Levels, ja. Und die haben mich echt verstört an dem Spiel. Es ist ein fantastisches Game. Wir spoilern wie die Irren bei den Spielen, bei den, ihr könnt es ja immer noch spielen, aber Freunde, bitte, wer Max Payne nicht kennt, selber schuld. Also, ganz ehrlich. Die gesamte Handlung von Max Payne spielt in New York City der Gegenwart und in größtenteils eine Rückblende, als die Anfangsszene eingeläutet wird. Wichtige Passagen der Handlung werden als Zwischensequenzen in Comic-Stil mit Sprachausgabe vermittelt. Tatsächlich im Comic-Stil, weil die sich die Mühe gemacht haben, Comics zu erarbeiten, nur halt mit Realschauspielern, die sie halt abfotografiert haben und dann haben sie halt ihre Dialoge drunter gesetzt. Ist sehr cheesy, finde ich. Ist aber sehr, sehr cool gemacht. Der Schreiber von Max Payne spielt Max Payne in dem Spiel. Echt? Selber. Ja. Das wusste ich das, nicht. Ja, er sieht auch aus, als ob er Minenkohle hätte mit diesem komischen Max Payne-Gesicht. Das ist tatsächlich der Schreiber und der Erfinder von Max Payne. Das wusste ich bis nicht. Ja, der das Ding geschrieben hat. Er hat sich dafür hergegeben. Aber es wollte keiner machen. Es wollte keiner machen. Keiner wollte Max Payne sein. Ja, dann hat er gesagt, okay, gut, dann mach ich es halt selber. Und das finde ich halt so eine absolut geniale Idee, einfach nur. Hat sich halt dann reingestellt, haben sie halt abfotografiert und haben sie halt das so in Comic-Sequenzen so eingeleitet, was halt sehr, sehr cool war. Ein Schlüsselobjekt ist der fiktive Wirkstoff oder die fiktive Droge Valkyr, welches als militärisches Experiment der Vereinigten Staaten zu höherer Leistungsfähigkeit von Soldaten gescheitert ist. Von der Projektleiterin Nicole Horn jedoch insgeheim weiterentwickelt und als Designerdroge vertrieben wird. Die Frau vom Polizeikommissar Max Payne, dem Protagonisten des Spiels, erfährt zufällig von diesem Projekt, woraufhin sie und ihre Tochter in Paynes Wohnung von Auftragskillern oder besser gesagt total kranken Psychopathen ermordet werden, bevor sie ihre Ergebnisse weitergeben kann. Jene Verbrecher standen dabei unter Einfluss der Valkyr-Droge, was für Max Payne anders ist, fortan als verdeckter Ermittler für das Drogendezernat zu arbeiten. Der Anfang allein. Erinnerst du dich an den Anfang? Oh, von Max Payne. Ganz schwach. Es ist schon ewig her. Das ist eins der Games. Ich glaube, ich habe Max Payne 1 circa gefühlt 100 Mal, aber circa gute 30 Mal durchgespielt. Ich habe es einmal durchgespielt und das nur, weil du es vor mir durchhattest. Ich habe es echt mehrfach durch, also wirklich um die 20, 30 Mal locker. Du bist am Anfang, kommst du in dein Haus rein, du hörst halt deine Familie nicht, du hörst nur Geschrei und dann hörst du Schüsse und dann hörst du weiter Geschrei. Und dann läufst du durch deine Wohnung durch, schnappst dir unter anderem eine Schrotflinte, die du finden kannst, läufst in den ersten Stock. Und dann wirst du begrüßt von einem Verrückten, der gesagt, it's coming, it's coming, it's coming. Und der versucht dich halt umzubringen. Den knallst du ab, kommst in dein Kinderzimmer und siehst deine tote Tochter. Die Kleine war, ich glaube, 1 oder 2 Jahre alt. Derbe. Und es ist halt so, alter Fuck. Und dann gehst du 2 Räume weiter und dann siehst du halt, dass deine Frau auch umgebracht wurde. Also es war nicht ohne Grund indiziert. War nicht ohne Grund das Game, nein. Also indiziert das Game, nein. Nach 3 Jahren gerät er bei Ermittlungen zur Valkyr-Droge in eine Falle, im Rahmen derer sein Freund und Kollege Alex Balder, dem allein Max Identität bekannt ist, getötet wird und Max selbst als Tatverdächtige dafür auf die Fahndungsliste der Behörden gelangt. Max muss sich verstecken, kann seine Ermittlungen jedoch auf eigene Faust fortführen und die Mafia-Familie Pancinello als Drahtzieher hinter dem Komplott um die Droge ausmachen. Darauf wird er von Mona Sachs in Horns Auftrag getäuscht, welche ihn betäubt und eine Gruppe Schlägern überlässt. Max entkommt und verbündet sich mit dem russischen Mafioso Wladimir Lem, die gemeinsam das Anwesen von Don Pancinello zu stürmen. Nachdem er diesen gestellt hat, erwähnt der panische Don die Verwicklung der Regierung in die Valkyr-Angelegenheit. Daraufhin stürmen Beamte in Horns Diensten die Villa und töten den Don. Max, also Payne, trifft dabei Horn, die ihm eine Überdosis Valkyr verpasst. Nach einer erneuten Ohnmacht findet er sich in einer Fabrik wieder. Dort kann Payne im Laufe von Horns Projekt rekonstruieren und die Verbindung seiner Frau zum Projekt aufdecken, bevor er das Gelände wegen eines ausgelösten Selbstschädigungsmechanismus verlassen muss. Diese Drogendinge, die dich da reingepackt haben, eins unter anderem war, wo du nur Blutspur folgen musst zu deinem schreienden Kind. Erinnerst du dich nur daran? Boah, das hat mich so fertig gemacht damals schon. Ich sag bis heute noch, das ist der einzige Grund, warum das Spiel indiziert wurde. Ja, ich glaube, da gibt's noch mehr. So mit ganze Familie abgeschlachtet, Kind. Ja, also das war schon eins der heftigsten Dinge, wo du wirklich nur die ganze Zeit und du folgst da dieser verdammten Blutspur überhin und musst runterspringen und musst da so lang. Es war so nervenaufreibend, aber nur, es war krank, aber auch sehr, sehr krass. Später trifft Payne Alfred Wooden, der ihm bis dahin bereits telefonisch anonym Hinweise gegeben hatte. Wooden gibt sich als Mitglied einer geheimen Gruppe zu erkennen, welche Horn anlässlich ihrer Drogenversuche ausgeschlossen hatte, von ihr jedoch mit einem Sexvideo untätig gehalten wird. Er verspricht Payne vollständige Rehabilitation im Falle von Horns Tod. Payne kann im Anschluss das Video sicherstellen und tritt Horn in ihrem Firmengelände gegenüber. Payne tötet Horn, bevor er sie mit dem Helikopter fliegen kann. Dann musstest du auf dem Hochhaus mit einem Scharfschützengewehr 4 Bolzen von einem riesengroßen Pfeiler wegschießen, damit dieser Pfeiler auf so einen Helikopter drauf wird. Ja. Wieso denke ich jetzt an den Kran? Oder Kran, Pfeiler, irgendwie sowas musstest du wegschießen, damit es auf jeden Fall auf den Helikopter knallt. An dieser Stelle endet die Rückblende und Payne wird gezeigt, wie er von der Polizeieinheit gestellt und unter Aufsicht des lächelnden Warden abgeführt wird. Max Payne wird als von Schuldgefühlen geplagter Mensch dargestellt, der in Traumsequenzen dabei sich den Schuld für den Toten seiner Familie sucht. Ja, das ist die grobe Story. Es ist fantastisch gemacht, fantastisch geschrieben, unglaublich genial. Es ist richtig schön rau und eklig und widerlich aussehend. Ich liebe diesen Look, auch wenn er sehr düster ist, weil er spielt, glaube ich, in einer Nacht oder ein, zwei Nächten oder so spielt dieses Spiel. Es ist ein fantastisches Game. Actionmäßig ist es genial. Ich finde es absolut großartig. Du hast den ersten Teil auch gespielt, hast du gesagt. Den ersten habe ich auch gespielt, ja. Hast du ihn komplett durch, oder? Ich habe ihn komplett durch, ja. Ja, nachdem ich ihn dann durchgespielt hatte. Und habe beschlossen, ich werde ihn nicht nochmal spielen. Echt? Fandest du ihn nicht gut? Ich fand ihn verstörend. Verstörend? Ich fand die Story alles nachvollziehbar. Alles, das Setting auch gut gemacht, aber diese ganzen Drogen, Fieberträume, mir hat das damals schon echt zu schaffen gemacht. Ich fand es so beeindruckend und so gut. Und vor allem das Gameplay. Das Gameplay in Max Payne ist natürlich ganz auf Schießereien mit Gegnern ausgelegt. Ein besonderes Merkmal dieser Gefechte ist die sogenannte Bullet Time. Da wurde die Bullet Time zum ersten Mal in Videospielen aufgeführt. Also richtig aufgeführt. Ein Zeitlupeneffekt, der vom Spieler jederzeit ausgelöst werden kann. Der Spieler hat einen begrenzten Vorrat an Bullet Time, der sich durch das Töten von Gegnern jedoch immer wieder auffüllt. Ist die Bullet Time aktiviert, wird das Geschehen verlangsamt. Gegner bewegen sich langsamer und der Spieler kann mit höchster Präzision schießen sowie durch Sprünge Projektieren ausweichen. Auch der Protagonist bewegt sich nun verlangsamt, ist jedoch immer noch agiler als die Gegner. Wird er trotzdem getroffen, kann er sich mit Einnahme von 1 Milliarde Schmerztabletten heilen. Du hast die Dinger ja gefressen wie Gummibärchen gegen Ende, ey. Sagt der gute Typ war am Ende nur noch stoned. Ja, ich glaube auch. Es war ja so auch am Ende so, dass du es ist halt eins der Spiele, wo du dich nicht hingestellt hast und geheilt hast, sondern du brauchtest tatsächlich Schmerztabletten, um dich zu heilen. Die Gegner sind in der Regel zahlenmäßig überlegen und übersehen und überstehen oft mehrfach Treffer als der Protagonist. Die künstliche Intelligenz der Gegner erscheint komplex. Aktionen wie das Suchen nach Deckung, Überraschungszugriff und Teamwork sind jedoch fast ausschließlich durch Skripte programmiert. Du hast einen Haufen Waffen gehabt, wie zum Beispiel Baseballschläger, Bleirohr, Desert Eagle, Dual Berettas, Jackhammer, Pump Action Shotgun, Dual Ingram. Ich habe meistens die Dual Ingrams benutzt, also zwei Doppelknarren. Echt? Ich habe immer die Shotgun. Die Dual Berettas habe ich genutzt, bei dem ich sehr stark an A Better Tomorrow erinnert haben. Einen sehr fantastischen, genialen asiatischen Actionfilm. Ich war immer nur mit der Shotgun unterwegs. Du warst immer nur mit der Shotgun unterwegs. Gott, hab ich dieses Ding geliebt. Ja, das Ding war auch ziemlich gut. Es war halt ein geniales Game einfach nur. Max Payne wurde vom finnischen Spielentwickler Remedy Entertainment entwickelt, in Zusammenarbeit mit 3D Realms. Der erste Teil wurde von seinem Schöpfer als Film-Noir-artiger Third-Action-Shooter entwickelt. Der Soundtrack stammt zum Teil von Kertsi Hataka, Sänger und Bassist der finnischen Band Valtari. Valkyrie. das war jetzt echt. Valkyrie wäre ziemlich witzig gewesen. Ja, und jetzt bald. Es ist Valtari. Die zuhörigen Toraufnahmen fanden in den Finnbox Studios statt. Innerhalb der beiden Spiele trennen immer wieder zwei Fernsehserien ihr Erscheinen. Lords and Ladies and an Address Unknown. Lords and, oh Gott, das war so geil. Wenn du hast so Fernseher anmachen können, hast du so, my lord, my lady, my lord, my lady. Das ist so dumm. Diese laufen stets im Hintergrund und üben eine starke Wirkung auf die Atmosphäre aus. Dies ist vermutlich eine Anlehnung an Invitation to Love, einer Serie, die in Twin Peaks auftritt. In Max Payne wurden viele Easter Eggs eingebracht. So kann der Spieler beispielsweise durch einen Trick mit Pistolen bewaffnete Ratten gegen sich aufhetzen oder sich Teile einer Parodie auf Star Trek anschauen. In versteckten Levelabschnitten kann unter anderem zusätzliche Waffen und Munition finden. In versteckten Räumen findet man unter anderem mit einem Flocked erstochene Leiche, neben der auf dem Boden mit Blut Buffy als Anlehnung an die Serie Buffy im Band im Boden geschmiert ist. Geil. Einen ich Kasten kein mit einziges davon entdeckt. Hast du ein echt? Easter Egg entdeckt? Ich hab alle gefunden. Alle. Echt? Ja. Einem Kasten mit SM-Sexspielzeug sowie ein Radio, in dem sich die Entwickler kurz zu Wort melden. Der nach Abschluss des schwierigsten Modus Dead on Arrival gibt es ein geheimes Finale, bei dem man sich schwer bewaffneten Gegnern stellen muss. Und nach diesen Beendigungen kann man einen kleinen Raum mit Fotos von Entwicklern betrachten. Ja, den habe ich freigeschaltet. Das heißt, du hast auf dem schwierigsten Grad durchgespielt. Ich habe es auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad Dead on Arrival durchgespielt. Das heißt, jede Kugel tötet dich. Wie lange hast du dafür gebraucht, das abzuspielen? Lang! Verdammt lang! Veröffentlicht wurde die englischsprachige Originalversion von Take-Two Interactive unter dem Label Gathering of Development am 25. Juli 2001. Im Jahre 2002 erschien der letzte Patch 1.05 für Max Payne. Durch Remedy Entertainment später entwickelten Fans noch inoffizielle Patches zur Behebung von Inkompatibilität mit neuer Hardware und Betriebssystem. Es gibt eine PlayStation 2-Version, die habe ich. Es gibt auch eine Xbox-Version, aber die PlayStation 2-Version, die besitze ich. Funktioniert super. Also auch der Konsole. Ist ein bisschen hakelig mit der Steuerung her, aber ist ganz gut gemacht. Kann ich fand die PlayStation 2-Variante echt nicht so gut. Aber es liegt auch dran, ich spiele nicht viele Shooter auf Konsole. Ich schon. Ich spiele sie lieber auf Konsole als auf PC. Das Spiel wurde auch in Deutschland in einer englischen Sprachfassung veröffentlicht. Die englische Sprache ist übrigens fantastisch, finde ich. Die englische Sprachausgabe ist absoluter Wahnsinn. Ich liebe diesen Hauptprotagonisten. Welche die Bundesprüfstelle für jugendgeführte Medien, auch genannt die Spielverderber, BPJM, jedoch initiierte. Es war dann eine entschärfte Version und deutsche Synchronisation in Arbeit und unter anderem mit Joachim Tennstedt als Max Payne. Wer denjenigen nicht kennt, Joachim Tennstedt, ist unter anderem bekannt als C3PO. Er hat die C3PO gesprochen. Ja, aber immer eine coole Stimme. Ja, und er hat unter anderem hat er Frank Sinatra gesprochen, er hat Tom Hanks hat er gesprochen gehabt. Also als Abwechslung gegen den normalen Tom Hanks Sprecher. Ist eine coole Stimme gewesen. Hat auch Bryan Cranston gesprochen in Breaking Bad zum Beispiel. Ist eine sehr coole Stimme. Der hätte dann Max Payne gesprochen. War auch in Arbeit. Doch da auch für dies bereits von den geplanten Veröffentlichungstermin eine Editierung vorausgesagt wurde, trotz dessen, dass er gesagt hat, wir machen eine deutsche Version, hat BPJM gesagt, Vince, wir indizieren es trotzdem. Bei der 2012 erschienenen Mobile-Version bekommt man jedoch zu Gesicht, wenn man die deutsche Spracheinstellung aktiviert. Dort kann man auch die angedachten Zensuren für die deutsche Version begutachten. So sind die Dialoge der Graphic Novels teilweise abgewandelt. Das Blut und der Baseballschläger als Waffe wurden aus dieser entfernt. Das Spiel selbst sowie die gesprochenen Dialoge sind weitgehend unzensiert. Das heißt, es gibt eine deutsche Version, jedoch nur für die furchtbare Mobile-Variante, die kein Mensch spielen will. Mhm. Es gibt eine Version für den Game Boy Advance. Wusstest du das? Nein. Es gibt eine Version für Game Boy Advance. Game Boy Advance Max ja. Payne gibt. Ja, Google Max Payne GBA. Das habe ich durchgespielt. Auf dem Game Boy Advance. Auf einen Emulator. Ach so. Schau dir das mal an. Das ist super. Sieht seltsam aus. Ja. Sieht total weird aus. So von oben Ansicht, das ist auf jeden Fall richtig weird gemacht. Aber ich habe das so durchgespielt. Because why not? Das war richtig weird auf jeden Fall. Das ist eins der strangesten Game Boy Advance Games, die ich je gespielt habe in meinem Leben. Aber Ich hab's so durchgespielt. Krass. Einfach nur krass. Ich fand's großartig. Verkauft hat sich's bis 2002 mehr als 2,75 Millionen Mal. Es ist ein mega erfolgreiches Spiel. Max Payne wird für vielen als eines der führenden Beispiele für eine umstrittene These gesehen, dass Computerspiele eine Kunstform darstellen. Stimmt, ja, finde ich. Es ist sehr künstlerisch gemacht. Ich finde es wunderbar. Es ist unglaublich bescheuert. Von der Story her ist es einfach nur genial geschrieben, finde ich. Diese ganze Drogensache und dieses ganze, wenn du dir selber die Schuld gibst, es ist ein bisschen klischeehaft, so nach dem Motto von einem Polizeitypen ist die Familie tot und du begibst dich halt auf Rachetour. Ne? Ja, aber deswegen halt auch dieser Kunstbezug, ne? Richtig. Auf der Rückseite, auf der letzten Seite des Handbuches steht übrigens, wir sehen uns im Max Payne Film. Oh Gott. Den gab's ja dann auch. Da gab's echt einen Verweis auf den. Ja, leider, aber vermutlich hätten sie es sich nicht so vorgestellt. Es gab einen Film 2007, der Film ist absolute Scheiße. Also gut, hast du ihn gesehen? Nicht, ich habe ihn gesehen und ich mochte ihn nicht. Also ich fand ihn absolut grauenhaft. Also, ich mochte ihn absolut nicht. Furchtbar. 2003 erschien dann... nicht 2003, Quatsch, nicht 2003. Oder war es 2003? Doch, ja. 2003 erschien dann Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Den habe ich damals bei dir zum ersten Mal gespielt. Okay. Weil du hattest die PlayStation 2 Fassung. Ja, die mochte ich auch nicht wirklich. Echt? Aber warum? Einfach, weil ich keine Shooter auf Konsole richtig spielen kann. Ja, gut, okay. Das ist einfach dieses Problem, und wenn du das hast, dann kann das Spiel auch nicht, also es kann noch so gut sein, aber du wirst nicht warm mit dem Spiel. Ja, das ist wahr, ja. Witzigerweise gibt es die PlayStation 2 ist die deutsche Fassung des Spiels. Es hat eine deutsche Sprachausgabe. Ich glaube, der mitgesprochen von demjenigen, der Blade gesprochen hat, das ist dann Max Payne. Es gibt eine deutsche Sprachausgabe zu Max Payne, die gibt es auch als Patch für die PC-Version. Das Ganze ist danach ein bisschen zensiert, aber auch nicht allzu stark. Du kannst immer noch Leute abknallen, es ist immer noch Blut zu sehen, aber nicht mehr so viel. Und ansonsten ist alles eigentlich genau gleich geblieben. Da habe ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt gehabt und dann fand ich es auch damals schon ziemlich gut. Also ich find's großartig. Also storytechnisch fand ich es jetzt auch wieder schon... Es hatte richtig viel Gutes... Aber mich hat halt die Steuerung auf Konsole damals so fertig gemacht wieder. Hast du es nie nachgeholt auf PC? Nee. Hast du es auch nie durchgespielt, oder? Nein. Ah, schade. Die Storyline wird wie ein Vorgänger größtenteils mit Hilfe von Comics erzählt, diesmal jedoch auch verstärkt auf Zwischensequenzen in Spielgrafik eingesetzt. Wie im Vorgänger beginnt die Geschichte auch in Max Payne 2 mit einer Rückblende. Und ich sagte ja jedes, und ich finde diesen Satz so geil. Everything starts again with the death of a woman. Max befindet sich im Anwesen von Alfred Woden, das gerade von der Polizei umstellt wird, und vor ihm liegt die sterbende Mona Sachs. Max versucht zu rekonstruieren, wie es zu all dem gekommen ist. Zunächst erinnert er sich, dass er an einen Krankenhausaufenthalt am selben Tag. Hier wurde sein Vorgesetzter vor seinen Augen niedergeschossen und schwer verwundet. Den Tod von dessen ebenfalls hochrangiger Partnerin, Detektiv Winterson, schreibt Max Payne sich selbst zu, als sie ihre Leiche im Keller findet. Dies war jedoch nicht der wirkliche Anfang, und so dringt die Rückblende tiefer in die Vergangenheit ein, sodass man erfährt, was unmittelbar nach dem Ende des ersten Teils geschah. Alfred Woden hielt sein Versprechen. Und der rehabilitierte Max konnte zum NYPD zurückkehren. Es folgt der entscheidende Kriminalfall, der abermals entscheidend in Paynes Leben eingreift. So kann er nicht verhindern, dass eine Vertraute des Russen Wladimir Lem, zu dem sich eine Freundschaft entwickelt hat, von den als Reinigungskräften betitelten Leuten namens die Cleaners getarnten Kriminellen erschossen wird. Im Laufe der Verfolgung wird er von Winterson gerettet. Er verschweigt hier das kurze Treffen mit Mona 6, welche mittlerweile eine gesuchte Mörderin ist. Und so entwickelt sich halt die komplette Story. Es ist eine sehr, sehr, sehr, sehr geile Story, sehr viel Betrayal drin. Ich fand's absolut groß. Ich fand das Ende sehr überraschend. Ich fand das Ende super. Ich fand das. Es gibt zwei Enden. Spielt man das Spiel im schwierigsten Modus Dead on Arrival durch, gibt es ein alternatives Ende. Habe ich beide gesehen. Auch diesen Teil habe ich mehrfach durchgespielt in meinem Leben. Okay. Das heißt, du hast eigentlich alle Max Payne-Teile mehrfach durchgespielt. Ja. Weil ich die alle absolut großartig fand. Bis heute. Ich finde die super. Spielerisch fantastisch. Das heißt, du würdest es auch immer wieder spielen. Ja, auch jetzt. Ich könnte es auf der Stelle reinlegen und nochmal zocken. Kein Problem. wie schon im ersten Teil werden die Levels von vielen sehr von vielen als sehr atmosphärisch gestaltet bezeichnet und sie sind zwar stark linear, ist egal. So ist die Gegner-Key ist wie im ersten Teil fast ausschließlich geskriptet. Einige Änderungen ist, dass Max in einigen Abschnitten des Spiels mit Mona zusammenarbeitet und diese auch steuerbar ist. Du kannst in manchen Spielen, manchen Stellen musst du Mona benutzen und zum Beispiel kannst du Leute mit dem Scharfschützengewehr abknallen und so weiter. Die Bullet Time und die Shot Dodges wurden verbessert, so lädt sich die Bullet Time langsam von selbst wieder auf und die Zeit verlangsamt sich zusätzlich, wenn man Gegner tötet. Außerdem wurde eine neue Nachladeanimation hinzugefügt, bei der Max sich um die eigene Achse dreht und gleichzeitig nachlädt. Ja, was? Das sah cool aus. Ich hab nichts gesagt. Shoot-Dodges kosten jetzt keine Bullet-Time-Energie mehr und so ist es möglich, nach dem Shoot-Dodge im Liegen weiterzuschießen. Durch diese Veränderung spielt sich das Spiel schneller und actiongeladener als der Vorgänger und der Schwierigkeitsgrad ist etwas niedriger. Ja, es ist ein bisschen einfacher, aber dennoch ein sehr, sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Grafisch haben sie es sehr stark verbessert, eine neue Grafik-Engine benutzt. Eine eigene, mit richtig schönem Rector-Verhalten. Ich fand's großartig. Ich fand's richtig gut. Du hast gesagt, du fandest es gut von dem her, oder? Ja, von dem. Ich hab's aber halt nie durchgespielt, einfach wegen Gameplay. Wegen Gameplay auf der PlayStation, ja. Okay. Dieses Spiel hat unter anderem auch eine Band bekannt gemacht, die mich heute immer noch begleitet, und zwar Poets of the Fall, weil der Endsong des Spiels, Late Goodbye von den Poets of the Fall, ist eine finnische Band, ist eine Anspielung auf den bekannten Hardboiled-Roman von Raymond Chandler, The Long Goodbye, in der Romanverfilmung von The Long Goodbye von Robert Altman, wurde, genau wie in Max Payne 2, an mehreren Stellen das gleiche Lied mit dem Titel The Long Goodbye in unterschiedlichen Versionen gespielt. Late Goodbye ist ein großartiger Song, ist am Ende des Spiels zu hören, ist einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall und machte die Band Poets of the Fall bekannt. Ich hab's gern durchgespielt. Ich hab mir das Spiel damals gekauft in der 10-Euro-Variante, als ich 18 geworden bin. In der PC-Variante. An dem Tag, wo ich 18 geworden bin, das erste, was ich mir gekauft habe, war Max Payne 2. Ich konnte es natürlich wie immer jahrelang nicht spielen, weil ich wie immer natürlich den besten PC der Welt hatte. Hättest du nicht früher schon konsoliert bleiben sollen? Ja, ohne Scheiß. Und dadurch halt dann das Spiel erst Jahre später nachholen konnte, aber als ich es gespielt habe, habe ich es unglaublich oft durchgespielt. Großartig. Übrigens, kleiner Wink zu Tobi. Tobi hat mich das damals auf seinem Rechner spielen lassen. Danke nochmal an dieser Stelle, dass er sich daneben gesetzt und mir zugeschaut hat, wie ich Max Payne 2 gespielt habe. Man hätte auch Kaffee machen können. Hä? Man hätte auch eine Tasse Kaffee machen können währenddessen. Haben wir meistens gemacht. Wir haben irgendwas gefressen und dann haben wir das Spiel gespielt. War super. Ich habe es ihm ja auch gegeben dann, das Game. Und da haben wir unter anderem auch unser eigenes kleines Mini-Meme. Why you hate me? Das ist super. Da gibt es eine Stelle, wo einer der Mafiosos ist so eingesperrt in so ein Kostüm von einer Comicfigur, die in-game existiert, und zwar Captain Baseball Bad Boy. Und der ist in diesem Kostüm eingeschweißt. In diesem Kostüm ist eine Bombe drin. Wenn das auszieht, explodiert es. Und dann musst du mit dem durch dieses Haus laufen. Du hörst dann die ganze Zeit durch diese komischen Schuhe. Und dann drückt er auf so einen Knopf mit einer mit einer Tür, die aufgehen soll. So, why you hate me? Das ist halt super. Fantastisch. Du merkst, ich habe sehr viele Kernerinnerungen von diesem Game. Ja. Das kommt halt davon, wenn man Spiele mehr als nur einmal spielt. Ja, richtig. Und ich fand's großartig. Dann erschien im Jahre 2012 der großartige Teil Max Payne 3. Hast du ihn gespielt? Nein. Du hast ihn nicht gespielt? Nichts davon gehört? Gar nichts? Nein, gar nichts. Für mich war es nach dem Film irgendwann vorbei. Mhm. Und da war auch hast du dir den Film angeguckt? Gelaufen. Warum hast du diesen Film überhaupt angeguckt? Weil ich Max Payne 1 liebe, weil ich Max Payne 2 von der Story her auch mag. Und das Shooten nur auf dem PC nachholen müsste. Okay, gut. Und dann dachte ich mir, hey, bei so einer guten Grundbasis, was kann man da schon falsch machen? Ja, einiges, wie sich herausgestellt hat. Indem man dem Spiel einfach, indem man dem Film einfach sagt, hey, scheiß auf das Skript, Hauptsache der Film muss Geld machen, passt schon. Und das war dann auch das Problem daran. Es war einfach, also Videospielfilme sind dann einfach ein Thema für sich. Ein Thema für sich und eindeutig nicht gut. Nie gut und werden auch nie gut irgendwie. Ist immer nur, werden immer kacke sein. Was soll man machen? Naja. Einen machen, der besser ist. Ha? Selbst einen machen, der dann besser ist. Nee, das will ich nicht auf mich aufladen. das will ich nicht auf mich aufladen. Es gibt ein paar Max Payne Filme von Fans, die sind ganz gut, die sind tatsächlich besser als das, was die da abgeliefert haben. Aber dennoch, naja, was soll man machen? Wie gesagt, 2012 erschien dann Max Payne 3. Den habe ich mir damals gekauft, als er rauskam für die PlayStation 3 und habe ihn da durchgespielt. Ich glaube auch so ungefähr 10, 15 Mal und auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit jeder Schuss, der dich trifft, töte dich. Oder habe ich es durchgespielt? Du hast es mit Schwierigkeitsgrad, Max. Ja, das sagst gerade du. Sagst zu mir immer, ich soll Spiele nicht ständig auf leicht spielen. Das ist was anderes. Da geht es um Rollenspiele, wo man strategisch vorgehen kann, richtig skillen muss und eigentlich eine Enzyklopädie über die Skilltrees schreiben muss. Nein, man stellt auf hoch und versucht nicht zu sterben. Passt schon. der Spieler übernimmt wie in den Vorgängerspielen die Rolle des namensgleichen Protagonisten Max Payne. Der Teil spielt 8 Jahre nach den Ereignissen zu Max Payne 2. Und Max musste seinen Polizeijob in New York aufgeben und verließ die Stadt, um sich in Hoboken niederzulassen. Und nachdem er schwer alkoholkrank und tablettenabhängig den Sohn eines örtlichen Mafia-Paten tötete, verlässt er auf Anraten eines Polizeifreundes Paul Raul Paso mit diesem gemeinsam die USA Richtung Sao Paulo. Dieses Spiel spielt hauptsächlich in Sao Paulo. Und mit einer sehr witzigen Idee, die Leute dort sprechen alle Portugiesisch. Na? Mhm. Und Max Payne kann kein Portugiesisch. Das heißt, auch die Untertitel in diesem Spiel sind auf Portugiesisch. Das heißt, du hast keine Ahnung, was die Leute reden. Außer du kannst Portugiesisch. Ha? Außer du kannst Portugiesisch, richtig. Außer du kannst Portugiesisch. Und lernst ich hab mir... Ja, so lernst du es, ja. Das meiste sind einfach nur Schimpfwörter, die gesprochen sind. Ich habe mal auf Reddit mal nachgelesen, was genau die da sagen. Das meiste sind einfach nur, die brüllen irgendwelche Schimpfwörter und beleidigen sich hauptsächlich. Und all das, was du siehst, was sie machen, das bereden sie dann auch gleichzeitig. Dieses Spiel ist genial. Es ist eine unglaublich sehr, sehr gute Story. Weil du bist du hast so komisches Flimmern die ganze Zeit auf dem Bildschirm, was von Max ist. Max ist unglaublich stark alkoholkrank, unglaublich stark tablettensüchtig. Der Kerl säuft irgendwas. Ich glaube, das Erste, was er macht, nachdem er in der Wohnung aufgetaucht ist, in Sao Paulo, er hat sich 2 Flaschen Whisky geholt, ein paar Tabletten und hat sich damit die Kante gegeben am selben Tag. Und so geht es halt die ganze Zeit. Das heißt, du bist einfach nur ein abgehalfterter Bodyguard. Mehr bist du nicht, für irgend so einen neureichen Typen. Das klingt nach so einem typischen dritter Teil Polizeimovie. Ja, schon irgendwie, ne? Jetzt bist du der abgehaftete Polizist, der am Ende alles richten muss, weil sein Chef unter anderem umgebracht wird oder die Familie von seinem Chef und so weiter. Der aber eigentlich total abgefuckt ist und... Richtig, der richtig abgefuckt ist, der richtig kaputt ist und der einfach nur noch... Von Drogen und Alkohol zusammengehalten wird. Richtig, und einfach nur noch sterben will, aber keiner schafft es, ihn zu killen, weil er einfach zu gut dafür ist. Eine typische klischeehafte Story, eigentlich haargenau das ist es. Komplett klischeehaft, aber es ist unglaublich geil geschrieben. Sehr actionlastig, sehr, sehr gut gemacht. Und kann ich jedem empfehlen, der Action Games mag, tatsächlich. Das ist ein unglaublich geiles Game. Finde ich zumindest. Mich stört dieses, dass so manche Sachen so komisch aufblitzen. Stört mich nicht, weil du bist halt Max, du bist halt alkoholsüchtig. Eigentlich bist du im Dauer-High-Zustand in dem Ding. Und versuchst so alles so irgendwie noch klar zu sehen. Und verstehst dann die Sprache nicht und das frustriert ihn, dass er es nicht versteht. Finde ich großartig. Ich fand den richtig geil. Ich habe damals, als ich mir den geholt habe, ich war so fasziniert von diesem Game. Als ich es durch hatte, habe ich es direkt nochmal durchgespielt. Also auf der Stelle. Nachdem ich es durchgespielt habe, ich es direkt nochmal durchgespielt, krass, weil ich es so gut fand. Es war sehr, sehr gut. Es war unglaublich. Also actionlastig wie noch und nöcher. Es ist brutal. Es ist sehr, sehr geil geschrieben. Auch wieder der englische Sprecher ist wieder fantastisch. Diesmal setzen sie nicht mehr auf Comic-Zwischensequenzen, sondern tatsächlich ist alles Ingame-Zwischensequenzen. Mit so ein bisschen so Schnitte, dass es aussieht, als ob so kleine Comic-Teile aufblitzen. Trotzdem sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wer Bock hat auf ein richtig schönes Third-Action-Game, kauft euch dieses Spiel. Problem ist bei der PC-Version, die haben Rockstar sind denn jetzt mittlerweile die Entwickler, der Publisher und die sind auf die tolle Idee gekommen, hey, wir machen unser eigenes Steam. Also musst du dich auch bei diesem komischen Rockstar-Launcher da immer noch anmelden, um das Spiel spielen zu können. Yeah. Ja, es ist ziemlich meh. Aber dennoch, wenn man es auf Konsole spielen will, kann man es auch auf Konsole spielen, finde ich, ist es auch noch ganz okay, sieht auch noch okay aus. Wenn man mit der Steuerung natürlich klarkommt, ist klar. Ansonsten, ich kann es nur empfehlen, es ist großartig. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt, der dritte Teil. Vor allem wegen einem Level. Du bist am Ende, bist du in einem Flughafen drin. Mhm. Unter anderem, um nicht erkannt zu werden, einer der wohl besten Ideen, die er hatte, setzte sich eine Sonnenbrille auf, ne, zieht sich ein Hawaii-Hemd an und rasiert sich den Schädel, um nicht erkannt zu werden. Das ist eine der besten Szenen überhaupt. Und am Ende hast du halt einen Anzug an, bist immer noch deinen karrasierten Schädel, läufst in diesen Dings rein, in diesen Flughafen und ballerst den kompletten Flughafen zugrunde. Fantastisch. Das Schöne ist, Max Payne ist in dem Teil sehr alt und sehr müde. Das heißt, wenn du, normalerweise bist du in dem ersten, zweiten Teil so mal zur Seite gesprungen, hast diese Luftsprünge gemacht und hast diese Zeitlupensprünge gemacht, um Leute abzuknallen. Na? Jetzt ist er wirklich so, du siehst halt, weil es so geil animiert ist, du siehst, wie er aus den Knien springt, also halt so in die Hocke geht, ganz kurz so, ah! So richtig alt, so richtig komplett kaputt, so nach dem Motto, oh fuck, warum? Und springt dann so durch die Gegend. Es ist so ein gutes Game. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ding. Kann ich absolut nur empfehlen, wenn man dieses Spiel mal spielen möchte. Ansonsten, du hast Teil 3 nicht gespielt. Hast du was davon gesehen? Nö, auch nicht. Gar nicht? Gar nichts, nein. Also, kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn du mal Lust auf sowas hast. Kaufen für ein paar Euro. Spielen. Einmal durchspielen. Von mir aus auch auf leicht, wenn du halt nicht so Shooter gewöhnt bist. Und dann halt mal die Story erleben. Weil die Story ist wirklich gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Würde ich sagen, beenden wir unseren Mind-Abstecher. In Max Payne. Was, 1 und 2 habe ich gespielt und den ersten sogar durch. Ja, das stimmt, ja. Übrigens, dasselbe Entwicklerstudio ist übrigens auch für Alan Wake verantwortlich. Nice. Falls du Alan Wake jemals gespielt hast. Hast du gespielt? Habe ich gespielt. Kommt übrigens bald ein zweiter Teil. Echt? Endlich, ja. Das hat Alan ja Wake. Ewig Alan gedauert. Wake. Super. Auch die Band... die Band Poets of the Fall kommt übrigens auch in Alan Wake wieder vor. Nur unter den Children of the Elder Gods. So als so zwei alte Rocker. Da gibt es so eine großartige Szene, wo auf einer Bühne bist, angegriffen wirst, falls ich doch dann erinnere, und dieser Song im Hintergrund spielt. Ja. Das ist von Projects of the Fall. Richtig gut. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt richtig sehr, sehr, sehr gute Action-Spiele spielen wollt, holt euch unbedingt Max Payne 1, 2 oder 3. Vorher frage ich dich aber noch, was sagst du denn? Würdest du noch ein neues haben wollen? Oder nö. Remake? Keins? Ganz klar, nein. Warum? Hat den simplen Grund, diese Themen, die Max Payne so groß machen, sind aus der Zeit geraten. Du würdest so einen Shitstorm lostreten und so viel in diese Anti-Drogen, Anti-Gewalt, Gender und das sticht in ein Wespennest heutzutage. Weil es alles falsch macht, was politisch kritisch ist. Also ich würde mir das gar nicht antun wollen, dass jemand so ein Spiel macht. Dann kommt erstmal der Streit, ist es Kunst oder nicht? Dann kommt der Streit, wie weit darf Kunst gehen, wie weit nicht? Dann kommt das Thema, okay, wir brauchen aber noch eine Moral von der Geschichte, dann müssen wir schneiden, dann müssen wir aber auch noch normale Themen mit einbauen, weil nur eine abgefuckte Drogenstory ist auch nicht gut. Deswegen ganz klares Nein. Egal, was heutzutage kommen würde, du hättest nie mehr diesen Charme, den es früher hatte, weil es entweder so stark beschnitten wird, dass es nicht mehr spielbar ist, oder es wird so politisch korrekt gemacht, dass ich kann sagen, ja, Hardcore-Momente mehr hast, die dich echt dein Nervenkostüm zerreißen. Dass es politisch zu stark beeinflusst wird. Ja. Okay. Deswegen nein. Also ich würde tatsächlich sagen, gebt mir Teil 4, bitte, danke. Gebt mir einfach Teil 4, gebt mir Teil 4, ne, und scheißt auf alles, was politisch ist und macht mir einfach einen richtig schönen Teil 4 mit von mir aus dem abgefucktesten und komplett beklopptesten Max Payne oder einen neu aufgebauten Max Payne, der glücklich ist und dem alles wieder zerstört wird. So richtig schön klischeehaft rehabilitierter Kopf, ihm wird alles wieder zunichte gemacht und er ist wieder am Boden. Sowas hätte ich gern bitte. In der heutigen Grafik und mit den heutigen Möglichkeiten. Ja, das hätte ich gern. Vielleicht hat man ja auch Dusel und man sagt, das ist wirklich eine Kunstform. Und in der Kunstform darfst du das ja alles. Vielleicht, ja. Aber ich meine, der Schreiber hat auch Control geschrieben. Also Control war auch ein geiles Game. Vielleicht male ich auch nur den Teufel an die Wand, weil es damals mich echt derbe mitgenommen hat, dieser erste Teil mit seinem... Ja, der erste Teil schon, ja. Aber ich bin wirklich dafür, lasst Max Payne, also lasst ihn vor allem alt sein, ne? Lasst ihn auch sein letztes Game sein, von mir aus, dass es am Ende auch drauf geht. Aber baut ihn wieder auf, dass er wieder happy ist. Nehmt's ihm weg. Lasst ihn durch die Hölle gehen und lasst ihn am Ende sterben. So ein klischeehaftes Max Payne hätte ich gern, bitte. Da habe ich richtig Bock drauf. Und darauf warte ich seit Jahren. Aber, naja. Vielleicht kommt's irgendwann mal. Wenn sie mit Alan Wake 2 fertig sind, vielleicht. Wir wissen's nicht. Keine Ahnung. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Okay, ich danke dir, Markus, dass du da warst. Immer wieder gern. Und damit verabschiede ich mich mit dem Satz, den ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber aktiviert einfach die Bullet Time. Danach könnt ihr auch Leuten, die ihr nicht, mit denen ihr nicht reden wollt, ausweichen. Macht's gut! Headlights staring bleak, beer cans, deer's eyes on the asphalt, underneath our crushed plans and my lies, lonely street signs. Power lines, they keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. Your breath hot upon my cheek, and we crossed that line. You made me strong when I was feeling weak, and we crossed that one time. Our trails gone cold behind us, till in the John Muir is there at yourself grown old and weak. We keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. We keep driving into the night. It's a late goodbye.